Wir sind wieder da, auf Ganovenjagd, der Schrecken der Gauner, immer am Start. Wir sind wieder da, liegen auf der Lauer. Wir sind die Pfefferkörner. 1, 2, Ganoven und Gangster. 3, 4, Gauner und Verbrecher. 5, 6,